Erster Schreiber an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat. Ich kenne deine Taten. Du wirkst lebendig, aber du bist tot. Zweiter, wach auf. Stärke die anderen, bevor sie sterben. Deine Taten sind vor Gott nicht gut genug. Dritter, denk an das, was du gehört hast. Halte dich daran und ändere dein Leben. Wenn du nicht aufwachst, komme ich plötzlich wie ein Dieb. Vierter, einige Leute in Sardes sind treu geblieben. Sie tragen saubere Kleidung. Sie werden mit mir gehen, denn sie sind bereit. Fünfter, wer siegt, bekommt weiße Kleidung. Ich lösche seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens. Ich nenne seinen Namen vor meinem Vater. Sechster, wer Ohren hat, soll hören. Hört auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Siebter Schreiber an den Engel in Philadelphia. Das sagt der Heilige und Wahre. Er hat den Schlüssel von David. Er öffnet und niemand schließt. Achter, ich kenne deine Taten. Ich habe eine Tür für dich geöffnet. Niemand kann sie schließen. Du hast wenig Kraft, aber du bleibst mir treu. Neunter, einige Leute lügen und sagen, sie gehören zu Gott. Ich werde sie zu dir bringen. Sie werden vor dir niederfallen. Sie werden meine Liebe sehen. Zehnter, du warst geduldig und hast auf mich gehört. Deshalb schütze ich dich in der schweren Zeit. Diese Zeit kommt über die ganze Welt. Elfter, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dir deine Krone nicht wegnehmen. Zwölfter, wer siegt, wird wie eine Säule im Tempel Gottes. Er bleibt für immer dort. Ich schreibe den Namen Gottes und der Stadt Jerusalem auf ihn. Dreizehnter, wer Ohren hat, soll hören. Hört auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Vierzehnter Schreiber an den Engel in Laodikea. Das sagt der treue Zeuge. Er ist der Anfang von Gottes Schöpfung. Fünfzehnter, ich kenne deine Taten. Du bist nicht kalt und nicht warm. Ich wünschte, du wärst kalt oder warm. Sechzehnter, aber du bist nur lau. Deshalb werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Siebzehnter, du sagst, ich bin reich und brauche nichts. Aber du bist arm, blind und nackt. Du merkst es nicht. Achtzehnter, kauf bei mir Gold aus dem Feuer. Dann wirst du reich. Kauf weiße Kleidung und Salbe für deine Augen. Dann kannst du sehen. Neunzehnter, ich korrigiere die Menschen, die ich liebe. Sei also fleißig und ändere dein Leben. Zwanzigster, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und öffnet, zu dem komme ich. Wir werden zusammen essen. 21. Wer siegt, darf mit mir auf meinem Thron sitzen. Auch ich habe gesiegt und sitze bei meinem Vater. 22. Wer Ohren hat, soll hören. Hört auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.